Krähennest Sitzungspodcast. Transparenz für die Ohren. So, 29. Mai 2013, es ist 20.25 Uhr. Wir fangen an mit unserer wöchentlichen Mumble-Sitzung. Aufnahme mache ich, Rudi. Wortmeldungspad ist das Pad Nummer 240. Verabschiedung, Protokoll der letzten Sitzung inklusive der Aufnahme. Gibt es dort irgendwelche Gegenreden? Dem ist nicht so, also ist das so beschlossen. Übersicht, offene Aufgaben, Projekte. Hat jemand was dort zu sagen? Sonst würde ich vorschlagen, dass wir vielleicht in einer Woche mal wieder von oben bis unten alles durchgehen. Ich habe im Top unten eingebracht. Okay. Festlegung, Protokollführer, Führer, alle und ich trage es ins Wiki. Jemand was dagegen? Versammlungsleiter kann ich übernehmen. Jemand was dagegen? Tagesordnung. Wollen wir abstimmen oder von oben nach unten durcharbeiten? Ich kann mit beidem leben. Hat jemand was dagegen, wenn wir von oben nach unten durchmarschieren? Das ist nicht so. Dann fange ich an mit Top 1. Wiki-Seiten übernehmen. Damit ist das gemeint, was da steht. Und zwar hat der Keox eigentlich hat er auch an mehreren Seiten mitgearbeitet, aber drei ganz wichtige Seiten eigentlich. Da hat er jetzt in Rot Vorworte geschrieben. Die Links zu den drei Seiten stehen da. Das kann da natürlich so nicht stehen bleiben. Ich würde vorschlagen, dass einer aus der AG diese Seiten übernimmt. Wir hatten das eigentlich, glaube ich, schon mal. Cosmic, kannst du dich erinnern? Ja, an das Thema kann ich mich erinnern, an sonst eigentlich nichts. Wir haben das, glaube ich, mal mit in der Koordinatorensitzung gemacht und haben gefragt, wer das übernimmt. Und ich glaube, entweder Patrick oder Nikolai. Bloß ist Nikolai. Ja, Nikolai ist ja leider verschollen im Moment, in Anführungszeichen. Hat wenig Zeit für uns. Und also erstmal müssten offensichtlich, wenn schon der Ersteller schreibt, dass dort Fehler drin sind und dass es unvollständig ist, sollte man sie vielleicht nochmal überarbeiten. Und dann sollten sie mal oder im Vorwege übernommen werden, damit dieser Kommentar da raus kann, denn das sieht ja nicht sehr gut aus. Kri? Ja, ich möchte da mitarbeiten. Da habe ich die Vorgeldsystem durchgelesen, überflogen mehr. Es ist, das schaut gut aus, aber ein paar Ergänzungen möchte ich sagen und da hätte ich gerne mitdiskutiert. Grundsätzlich finde ich es aber gut, dass er das da oben reingeschrieben hat und schadet ja nicht, finde ich. Aber ja, wer kümmert sich darum, dass das irgendwie aktualisiert wird? Also was ich halt schade finde, ist, die Arbeit ist doch von ihm, wenn ich das richtig sehe. Ja, normalerweise hätten wir die Seiten löschen müssen, weil er nicht mehr AG-Mitglied ist. Und das sind Meinungen einzelner AG-Mitglieder, steht da drüber. Das war auch der Grund, warum wir damals sagten, jemand übernimmt die Seite. Können wir nicht einfach Meinungen, dies ist die Meinung eines ehemaligen Mitglieds, also ehemalig hinzufügen, oder lasse ich das? Nö, ist doch kein Problem. Wenn jetzt jemand sagt, jo, ich sehe das genauso, wie er es da geschrieben hat und will daran weiter rumfeilen, dann schreibt halt jemand anders seinen Namen drüber. Ich würde nicht den Namen einfach überschreiben, sondern es kann ja dann noch ergänzt werden, dass man so eine gewisse Historie sieht. Ich finde das ganz schön, so eine Kontinuität und uns praktisch so am Ball bleiben. Das finde ich eigentlich gut. Die Historie verschwindet ja nicht von der Wiki-Seite. Es wird ja einfach nur oben in dem Block, das ist eine Meinung, die von dem und dem vertreten wird, wird der Name Keox ausgetauscht in einen anderen Namen. Aber dass Keox die Seiten mal angelegt hat und bearbeitet hat, ist ja in der Wiki-Historie zu sehen. Schreib doch einfach rein, von Keox eingebracht und weitergeschrieben, entwickelt von, und dann sollte derjenige sich reinschreiben. Genau. Ja, klar, gerne. Ja, logisch. Es ist also halt. Ja. Du zuerst, Rudi. Nee, schon gut. Da ich ja sowieso im nächsten Tagesordnungspunkt auch die Geldsystemreformoptionen habe und das ein Unterteil davon ist, würde es sich eigentlich anbieten, dass ich die Seiten auch nochmal durchgehe von A bis Z. Da brauche ich dann natürlich auch nochmal Leute, die das mit mir zusammen kritisch mit anschauen. Also wenn sich dann noch weitere berufen fühlen, da mitzuwirken, dann stelle ich da gerne meinen Namen zur Verfügung, um das weiterzuentwickeln. Also ich hatte das Interesse ja auch schon mal bekundet, in dem Bereich mitzuwirken und auch Beiträge zu leisten. Ich fände es toll, wenn so ein umfangreiches Thema nicht jetzt von einer einzelnen Person bearbeitet wird, sondern wenn das irgendwie so ein bisschen eine Gemeinschaftsarbeit ist, wo dann auch möglicherweise ein größerer Grad an Konsens erzielt werden kann am Ende der Arbeit. Was mir persönlich auch noch sehr recht wäre, ich weiß nicht, ob sich das einrichten lässt, aber wenn ich hätte auch gerne noch Jens mit dabei, um einfach noch ein bisschen Feedback aus einer ganz klassischen VWL-Sicht und aus einer Idee von der Bundesbank-Sicht da was mit beizusteuern, einfach um da auch nochmal die Expertise mit gleich dabei zu haben. Also wenn wir da noch ein, zwei Leute dann noch zusätzlich kriegen könnten, also wenn wir dann 1, 2, 3, 4 stehen ja jetzt schon da, wenn wir da 7 oder 8 wären, dann könnte man da wirklich gut auch arbeitsteilig dran arbeiten. Von meiner Seite noch der Vorschlag, Cosmic könnte ja zum Beispiel, wenn die Seite Vollgeldreform überarbeitet wurde, mal den Josef anschreiben, ob der mal Zeit hat, irgendwann mal einen Blick darauf zu werfen, ob er irgendwas einzuwenden hat, denn das beruht ja größtenteils auf sein Buch oder seine Bücher und die Ideen der Monitative. Das könnte man vielleicht auch noch machen. Und mir wäre es natürlich ganz lieb, wenn es so weit gearbeitet ist, dass man dann eventuell sogar das mal als Konsensabstimmung oder Mehrheitsmeinung der AG abstimmen lassen kann. Ja, kann man machen, wobei ich halt glaube, dass der Keox inzwischen ein paar Erkenntnisse damit meint. Also wenn er hier schreibt, es ist unvollständig, lücken- und fehlerhaft, bezieht sich das natürlich auch auf seinen Erkenntnisstand. Und der ist auch abweichend zum Josef Huber mittlerweile. Also er sagt zum Beispiel, der Keox, das Letzte, was ich von ihm gehört habe, dass es eigentlich faktisch keinen Unterschied macht, ob du 100% Reserve machst oder Vollgeld. Und das sieht der Josef Huber halt anders. Also insofern weiß ich nicht, ob das Sinn macht, den da irgendwie zu fragen. Das sollte man selber rausfinden eigentlich. Da bestehen Unterschiede, erhebliche. Ja gut, aber wie gesagt, Keox, seine Meinung war eben eine andere. Und ja, also ich kann den Josef natürlich klar fragen, ob er mal drüber schaut. Macht er bestimmt und dann wissen wir mehr. Den Irving Fischer brauchen wir, glaube ich, nicht fragen. Ne? Das wird schwierig. Aber keine Ahnung, kann man Krumhoff anschreiben? Jetzt mal ganz naiv gefragt. Also nee, würde ich sagen, naiv geantwortet, nee. Warum nicht? Naja, ich meine, der spielt in einer anderen Liga, den jetzt zu fragen, ob er sowas mal gegenliest, das geht einfach nicht, glaube ich. Also den Josef kenne ich persönlich gut, aber Krumhoff ist da zu weit weg, glaube ich, für uns. Außerdem darf der ja nicht für politische Parteien arbeiten, hat sich eh erledigt, steht in seinem Vertrag. Naja, aber er wird ja auch eingeladen, um zu reden, oder? Ja, aber zu den Piraten kann er nicht kommen, zum Beispiel, aus dem Grund. Ach, zu wem darf er denn? Alles außer Politik. Also Parteien. Zu Stiftungen kann er zum Beispiel kommen. Also was genau, das muss man ihm dann überlassen, aber der ist da restriktiv. Ist ja auch kein Ding, also muss ja auch nicht alles, aber mir fiel es halt nur einfach ein, weil eben alles, was der Keox damals geschrieben hat, basierte ja auf den Theorien von dem Josef Huber. Und deswegen dachte ich, kann man den ja mal fragen, ob da irgendwo ein Kinken drin ist im Text, wenn man dann fertig ist damit. Und dann. Aber man muss es ja nicht machen. Es ist ja unsere Meinung und nicht, wir wollen ja nicht eine Meinung von anderen vertreten. Ich weiß nicht genau, ob es hier nur um das Thema Meinung geht. Häufig geht es ja dann wirklich auch darum, wie lege ich ein Konzept aus oder wie interpretiere ich es. Und da denke ich, hat das schon eher den Charakter einer, in Anführungsstrichen. Man hört dich nicht. Also das Letzte, was wir gehört haben, war Anführungsstriche. Mach die mal wieder weg, die Anführungsstriche, dann hören wir dich wieder. Nee, Klaus, du bist tot. Okay, gibt's noch Wortmeldungen zu dem Thema? Dann schlage ich vor, dass die sich da bis jetzt eingetragen haben, nach dem alten Muster sich irgendwie versuchen, einen Termin zu finden, auf der Mailingliste noch einladen, kurz erklären, worum es geht und dann hoffen, dass so viel wie möglich mitarbeiten und dass dann dort nach und nach diese Seiten nochmal durchgezogen werden. Vor allen Dingen die erste, das Thema gegenwärtiges Geldsystem, da sollte man sicherlich auch mal so ein paar Grafiken, da waren ja noch so handgemalte Grafiken mit drin und so, ob man das nicht vielleicht alles verbessern könnte. Jo, das klingt sinnvoll. Gut, gibt's noch irgendwelche Fragen, Anregungen? Ich weiß nicht, Kri, ob du noch von vorhin drin stehst in der Wortmeldungsliste? offensichtlich ist das der Fall. Dann gehen wir zum Top 2 Zinsthesen. Das ist von Michael. Genau, es gibt zwei Thematiken, in die ich mich auch noch einarbeite und wo ich quasi nochmal einen neuen Konsens erzielen möchte. Und zwar sind das die Zinsthesen, die Nikolai Henle damals aufgestellt hat. Da gibt es auch eine Wiki-Seite dazu und da war das Arbeitspad irgendwo leicht verschollen. Gut, jetzt ist es da, sehr schön. Das möchte ich noch bearbeiten in der nächsten Zeit. Ich hatte bis jetzt zwei Gespräche. Eines, das mehr in die Richtung geht, ja, das ist, was da steht, ist jetzt passt und muss an ein paar Stellen noch ein bisschen ausgefeilt werden, aber ist grundsätzlich okay. Die andere Gegenposition war relativ radikal, kam damals von Heino und der meinte, dass Zinsen genau das Problem sind. Und alles andere quasi sich so nachlagert. Das heißt, diese Diskussion wäre auf jeden Fall wertvoll nochmal zu führen, um das Ganze einfach als Konsensmeinung dann auch verabschieden zu können. Da bräuchte ich auch noch Leute, die das nochmal mir durchgehen und vielleicht nochmal eine dritte Meinung dazu erstellen, dass man das dann einfach zielführend weitermachen kann. Das werde ich dann auch nochmal über die Mailingliste rumschicken. Gibt es dazu Fragen, Anregungen, Mitarbeitswünsche? Ja, ich wollte dazu sagen, also das Zinsthema und so, ich glaube, das ist ein Evergreen, ja. Also die Diskussion wird niemals enden, das verspreche ich dir. Davon gehe ich aus, deswegen, was ich tue, ist, ich sammle Meinungen und es ist sehr schön, dass die Meinungen von einem Tag auf den anderen völlig anders sind. Und ich versuche da so ein bisschen eine neutrale Position zu haben. Ich höre mir das dann komplett an, was die jeweils anzumerken haben und schaue, dass ich das irgendwie sinnvoll einarbeite, dass die dann glücklich sind. Dass das am Ende, ob das reicht, dass man da irgendeinen Konsens erzielen kann, das kann ich jetzt nicht beurteilen. Aber ich sehe deine Argumentation und halte es durchaus für wahrscheinlich, dass wir da kein Endergebnis haben werden. Außerdem glaube ich, dass der erste Topic abhängig von der Ergebnis davon könnte Beeinflussung auf die zweite auch sein. Was meinst du mit erste und zweite? Ja, über das Geldsystem, was das ist, überhaupt fundamental, wenn wir ausdiskutieren kann, irgendwelche Ergebnisse daraus kann, wie sagt man, die zweite Topic beeinflussen. Ja, das ist durchaus richtig. Allerdings, wie gesagt, das sind jetzt alles so Baustellen, an denen man ja mehr oder weniger gleichzeitig arbeiten kann bzw. muss. Und von daher, das sehen wir dann schon. Also wir kriegen ja dann Feedback über die Mailingliste, wenn wir irgendwas schreiben, was kontrovers ist. Okay. Ja, ich finde es auch ganz gut, wenn das Thema irgendwann auch mal für uns abgeschlossen ist, so dass, wenn es dann wieder hochkocht, dass wir einfach darauf verweisen können, so ähnlich wie wir ja jederzeit, wenn jemand kommt und sagt, der Kreditzins fehlt, jederzeit auf unseren Konsens verweisen können, dass der eben nicht fehlt und wie wir es nachgewiesen haben. Und das ist ja im Moment auch schon fast Mainstream-Meinung. Und so ähnlich kann das ja auch mit dem Guthabenzins laufen und das wäre schon nicht verkehrt. Ja, bleibt der zweite Teil, die Geldsystemreformoptionen in dem TOP noch. Und zwar ist eine grundsätzliche Einteilungsfrage, die ich jetzt mal hier in die Runde werfen möchte. Es gibt drei breite Ansätze. Das hatten wir auch in der Diskussion gestern. Egal. Auf jeden Fall im Vorschlag von Matthias Garscher, dass es quasi drei Szenarien gibt, auf die man sich innerhalb auch Europa politisch vorbereiten kann, sollte. Das eine ist, Euro bleibt die alleinige Währung. Ob über Vollgeldreform oder nicht, das ist da noch nicht beschlossen. Beim zweiten ist es, Euro bleibt zwar, aber wird zu einer Art Papiergold, so wie Wilhelm Hankel das vorschlägt. Und dann haben wir noch entweder staatliche oder regionale Währungen als ergänzende Währungen. Und die dritte Option, dass der Euro scheitert und dass Euro desintegriert und das natürlich mit der Hoffnung verbunden, dass das irgendwie geordnet abgewickelt wird und nicht chaotisch passiert, denn das würde entsprechend starke Verwerfungen nach sich ziehen. Ist diese grobe Einteilung in diese drei Oberpunkte sinnvoll oder gibt es eine andere Einteilung von Reformvorschlägen, die man dagegen abstimmen könnte? Nach meinem Dafürhalten passt die Überschrift nicht. Das hat eigentlich mit Geldsystem, Reformoptionen zunächst mal wenig zu tun. Ich glaube, hier, was hier diskutiert wird, ist ja über die Zukunft des Euros. Und dann sollte die Überschrift entsprechend angepasst werden. Richtig, aber da sind auch noch ein paar andere Dinge in der Wiki-Seite mit dabei. Da sind auch globale Währungsgeschichten mit dabei, wie das System von Lieter. Da war dein Punkt, dieses, was ich noch nicht ganz kapiert habe, Währungsinfrastruktur in öffentlicher Hand mit dabei. Und da war nochmal eine Art, und eine dritte Option war auch nochmal, also für ein übergelagertes System quasi. Und von daher passt das durchaus, weil auch, wie gesagt, diese Systemreformen wie Monetative und solche Sachen ja in den einzelnen Szenarien durchaus auch da sind. Die übergeordneten Vorschläge sind sowieso eine eigenständige Säule. Die können innerhalb von einem Euro oder innerhalb von Nationalwährungen erfolgen oder eben übergeordnet auch global angewendet werden. Das ist gar nicht das Thema. Die Frage ist, weil wir ja auch Europa und Euro politisch hier in einem Meinungsbildungsprozess drin sind, ist die Zukunft des Euros, der ja hier mitdiskutiert wird, in diese drei Kategorien grob eingliederbar, jetzt als konkrete Unterpunkte, oder fehlt da irgendwas oder gibt es einen anderen Ansatz, die zu ordnen? Gerhard? Ja, also ich sehe das Fragestellung ist in erster Linie einmal von strategischer Seite, also wie eine künftige Euro-Ausrichtung, wie das da mal ausschauen sollte. Also das wäre meines Erachtens noch mal ein bisschen, schon noch mal ein bisschen abgekoppelt von dem, was wir eigentlich bisher diskutieren. Also das, wenn, dann müsste man das eigentlich fast unter dem eigenen Punkt einmal mit abhandeln, wo man eben auf einzelne Punkte darauf zurückgreift, die wir schon erörtert haben. Geht doch mal kurz auf die Wiki-Seite, die ich hier gepostet habe im Mumble-Chat. Ich tue sie auch gleich nochmal ins Pad rein und schaut euch die jetzige Gliederung mal an und dann kann man die vielleicht direkt konkret hieran optimieren. Und dann hat man einen Faden anhand, von dem man Argumente äußern kann. Die drei Systeme scheinen sehr sinnvoll zu sein und das ist okay. Dass man das Ganze jetzt dann Geldsystemreformvorschläge, also dass man das wirklich da mal so aufbauen und dann mal ein bisschen in diese Hauptüberschriften, also da mal untergliedern ist. Wäre vielleicht einmal machbar, ja. Die Idee ist halt hier einen Pad zu erstellen, das einen kurzen Abriss von all den Themen gibt, die bei den heterodoxen Wissenschaftlern und auch bei den orthodoxen diskutiert wird, damit man einfach mal eine Informationsseite hat, von der man auch verschiedene Links hat. Wenn ihr jetzt hier auf die Vollgeldreform-Ding bei der Monetative zum Beispiel klickt, dann habt ihr schon existierende Wiki-Seiten, die momentan noch Meinungen sind zum Teil, mit eingebunden, und so stelle ich mir dann auch die Infrastruktur vor, dass die Leute, die sich's anschauen, hier quasi einen Kurzabriss kriegen auf dieser Seite mit eine Kurzbeschreibung als Einleitung für all diejenigen, die einfach bloß mal grob drüber fliegen wollen, und für diejenigen, die sich dann für einzelne Vorschläge interessieren, dass die dann auf die weitergehenden Wiki-Seiten navigieren und dann sich dort detaillierte Informationen hoffentlich fundiert und fehlerfrei holen können. Das heißt, das ist im Prinzip so die Ordnung, die Frage, wie listen wir die Vorschläge, die momentan diskutiert werden. Naja, also da, wenn man da so eine Baumstruktur reinbringt, also da auf alle Fälle, ja. Und das müssen wir, ja, wie gesagt, müssen wir ausarbeiten. Wischer? Ich bin noch ein bisschen unglücklich mit der Überschrift, weil in der Überschrift steht was von Geldsystemreform als Thema. Und vieles, was da jetzt, also der Euro selbst oder Euroraum, hat ja erstmal nichts mit dem Geldsystem zu tun. Das ist ja unabhängig davon, welche Währung ich habe. Und das alle. Das ist eine Geldform. Naja, die Frage ist, argumentierst du abstrakt auf der Prinzipienebene, auf der Werteebene, dann hast du natürlich vollkommen recht, das ist dann viel zu konkret, was wir da für einen Euro haben. Oder siehst du es so, dass das untere einfach angewandte Beispiele sind von auch den theoretischen Konzepten, und die theoretischen Konzepte stehen in den übergeordneten Vorschlägen drin. Dann würde es der Information der Leute, die da sich das anschauen, durchaus dienen, hier ihr anschauliche Beispiele zu haben. Das ist so, das Geld, das ist Geldform, Geldträger ist etwas anderes als Geld selber. Und deswegen habe ich immer wieder gefragt, was ist Geld? Ist eine Frage, die wir eingehen müssen, und das ist in der anderen Gruppe ausdiskutieren wollen. Das ist richtig. Aber das ist Euro ist okay, eine über regional oder Eurozone Währung ist es, aber das widerspricht nicht, dass andere Währungen regional gegeben werden können. Also vielleicht muss ich es nochmal konkretisieren. Eine Geldsystemreform hat erstmal nichts damit zu tun, dass irgendwie Länder da aussteigen aus dem Euroraum oder dass man Schuldenschnitte durchführt oder so. Das sind so, ne, das gehört dann quasi da jetzt unter dieses Ding Geldsystemreform nicht dazu. Ich habe den Eindruck, dass das du hast die Vorstellung, Geld, nur eine Form von Geld soll an einer Stelle gelten. Das ist nicht unbedingt notwendig, meiner Meinung nach. Da können einer Region zwei verschiedene Geldformen. Nö, gelten. Das ist nicht das Argument von Wischer. Das Argument von Wischer, wenn ich versuche es nochmal zu paraphrasieren, ist, dass die Euro-Frage mit dem Geldsystem nicht irgendwas zu tun hat. Das Geldsystem existiert und hat verschiedene Ausprägungen auf diesem Planeten. Das spiegelt sich in verschiedenen Währungen wider. Aber das Geldsystem, wenn man dafür eine Reform anstreben will, dann ist das auf der prinzipiellen und abstrakten Ebene und nicht auf der konkreten Ebene wie beim Euro oder beim Dollar. Und deswegen ist das Argument durchaus richtig, dass das zu konkret ist für die Überschrift. Vielleicht ein Punkt, also es gibt ja die Komplementärvorschläge von umlaufgesichertem, teilgedecktem Regionalgeld. Bunski, kannst du mal dein Mikro ein bisschen weiter vom Mund wegnehmen oder so? Das ist nämlich sehr übersteuert. Okay, ist besser so, ja? Ja, noch ein bisschen. Noch ein bisschen, okay, besser so? Ja, ja. Sehr gut. Okay, danke. Ja, also so Regiogeldvorschläge wären, denke ich mal, auch sehr konkrete Sachen, also in strukturgebeutelten Regionen ließe sich da sehr schnell etwas machen. Wie gesagt, ich habe es ursprünglich so konzipiert, dass es einfach mal eine Sammlung ist von allen Vorschlägen und allen bereits Erfahrungswerten, die da draußen ja bereits da sind. Und ich habe das jetzt einfach mal und in das Pad Geldsystemreformoptionen reingenommen. Bunski, kannst du mal Push-to-Talk aktivieren? Wenn du irgendwie was atmest oder so, kommt sofort ständig hier eine Störung rein. Oder so geht's auch, ja. Okay, gibt's ja, noch. Ja, wie das ist, die Überschrift ist in Ordnung, finde ich. Wischer, was wäre denn dein Vorschlag? So, ich habe gerade hier Getränk verkippt, ich muss jetzt mal. Ja, kein Problem. Wie gesagt, das ist jetzt erst einmal eine Sammlung, und wenn uns ein besserer Titel einfällt für eine Wiki-Seite, dann bin ich da auch überhaupt nicht unglücklich, wenn der Titel von der Wiki-Seite sich ändert. Das ist jetzt einfach, wie gesagt, mal ein Angebot von mir, wie man diese ganzen Informationen strukturieren kann, dass Leute, die sich ins Thema neu einfinden wollen, die vielleicht bei uns mitarbeiten wollen, dass die erstmal einen Leitfaden haben, anhand von dem sie sich verschiedene Sachen anschauen können, wie wir so arbeiten und ob das alles Hand und Fuß hat. Und ich glaube, denen kommt so eine Aufgliederung recht gut entgegen. Und jetzt ist die Frage, kann man das optimieren oder gibt es noch andere Ansätze, die man vielleicht noch parallel dazu fahren kann? Okay, keiner sagt was, dann sage ich mal was. Wie stellst du jetzt die weitere Vorgehensweise vor? Die weitere Vorgehensweise ist folgende, da ja auch ein paar von den Seiten, die da angesprochen wurden, noch abgedatet werden müssen, beziehungsweise Fehler und so weiter enthalten, ist es im Prinzip eine Idee, da von dieser Seite ausgehend die einzelnen Teile abzugrasen. Und das ist natürlich umso effektiver, je mehr Leute sich in der Arbeitssitzung daran mit beteiligen, dann hat man einfach mehr Input. Wobei es sich meistens rausgestellt hat, dass Kleinteams alles zwischen 3 oder zwischen 2 und 8, 9 Leuten perfekt arbeiten kann. Also wenn sich da noch 5 Leute insgesamt finden, die immer mal wieder mir dabei behilflich sein und so ein bisschen auch eine Reflexionsfläche bieten, dass ich nicht mit meinem Gedanken mich im Kreis drehe, und eigene Sachen noch mit reinbringen können, dass man da wirklich das Ganze gut überarbeitet und auch anschaulich darstellt, dass die Leute damit was anfangen können, was wir hier als Information zur Verfügung stellen. Das heißt, es ist ein Fall, auf die Mailingliste zu packen. Sehe ich das richtig? Ah, gut. Also solange keine besseren Vorschläge kommen, wie man sowas organisiert, verweise ich immer wieder darauf, wenn man dann so sagt, so ich möchte heute irgendwie an dem Thema arbeiten und habe Zeit von 20 bis 22 Uhr, schreibe ich es einfach mal auf die Mailingliste. Ich bin im Mumble, will dort ein bisschen an der Wiki-Seite arbeiten. Wer hat Lust dazu zu kommen und mir da unter die Arme zu greifen? Das ist die einfachste Möglichkeit, Leute zusammenzubekommen, die sich für solche Themen interessieren. Gibt es noch Fragen zu dem Punkt? Das betrifft jetzt übrigens auch das Thema Zinsthesen, ne? Ich glaube, ja, genau. Ich glaube, es ist gerade was von Stimmbürger gekommen, dass unten die Sprecher diskutiert werden, wenn ich das richtig sehe. Ist Matthias da? Unten? Ich schau kurz einen Moment. Ich sehe ihn nicht. Das ist natürlich schlecht. Also ich glaube nicht, dass es viel bringt, oder? Wie seht ihr das, wenn man jetzt da runtergeht? Ich meine, man kann sich hinterher auch das Protokoll durchlesen oder nachhören, was besprochen wurde. Und der Stimmbürger ist ja da, der kann uns ja nach der Sitzung darüber informieren. Ja, das halte ich auch für vernünftig. Wenn was Wichtiges ist, dann kriegen wir das schon mit. Ich gehe mal kurz reinhören. Danke. Arne ist auch schon unten, wunderbar. Das heißt, wir haben ein paar Leute da, das passt. Ja, deswegen müssen wir nicht die komplette Sitzung unterbrechen hier. Gut, ja, also gerade den ersten Punkt, den du angesprochen hast mit den Zinsthesen, ich habe gerade nochmal in das Pad geguckt, da gibt's ja einen Punkt, der sehr, sehr kontrovers ist, und zwar die These 1. Da halte ich das schon für sinnvoll, dass man vielleicht tatsächlich nochmal drüber diskutiert. Gut. Die Frage, die ich mir da stelle, ist, wie kommen wir an Daten ran, die das entweder beweisen oder widerlegen? Ich glaube, Daten sind da gar nicht mal so notwendig. Also man kann das ja auch mit Beispielen machen. Also ob nun jemand, sag mal, 100 Millionen irgendwo liegen hat und dafür Zinsen bekommt, oder ob er 100 Millionen in Vermietungsobjekte investiert und anschließend die Mieteinnahmen, also den Mietzins, bekommt, glaube ich, das ist im Endeffekt das gleiche Ergebnis, und deswegen kann der Zins alleine nicht das relevante Problem sein. Oder wenn er in Aktien investiert und Dividende bekommt, dann bekommt er auch mehr Geld und hat eben mehr als andere. Also ich sehe das so, aber egal, das ist eben meine Meinung, deswegen stehe ich ja auch bei der Zustimmung und nicht bei der Ablehnung. Aber da kann man ja sicherlich nochmal drüber diskutieren. Anleihen und andere Finanzprodukte sollte man da erwähnen. Ich habe kein Wort verstanden, was du gesagt hast. Ich habe gesagt, auch andere Finanzprodukte sollte man natürlich da auch mit erwähnen. Genau, genau. Und hier hieß es ja, ob der Zins eben das alleinige Problem ist für diese Umverteilung. Und wie gesagt, das sehe ich nicht so. Aber egal. Kommt ja noch, genau. Dann kann man ja noch drüber reden und alles ist gut. Gibt es noch Redebedarf? Ich habe an einer Stelle noch ein bisschen Redebedarf, denn ich sehe das auch so wie du, Rudi. Allerdings ist mein Begriff von Zins breiter, und mein Begriff von Zins impliziert Mietzins und impliziert auch Dividenden. Auch wenn die juristisch irgendwie getrennt sind, aber diese Form von Rente, die dadurch fließt, sind für mich auch Zinseinnahmen. Und dann sollte man das vorher so definieren, oder? Also genau, das ist exakt der Punkt, an dem sich vielleicht auch an dieser Stelle insbesondere die Geister scheiden, dass man ganz klar definieren muss, was ist in der Definitionsmenge Zins enthalten und was ist ausgeschlossen. Denn dann kann man so Aussagen treffen wie, nö, der Zins ist nicht das Problem, denn die anderen Umverteilungsmechanismen durch Dividenden und Ding sind wesentlich höher, da ist der Zins im Gegensatz dazu relativ vernachlässigungswert. Sehr richtig, darum habe ich auch da noch drauf gewiesen und eure Meinung unterstützt. Klaus? Ja, mein Netzwerk war eben abgestürzt und ich hatte da einen kleinen Monolog zu dem vorigen Agendapunkt, glaube ich, gehalten und habe gar nicht gemerkt, dass eventuell gar keiner mehr zuhört. Deswegen wollte ich noch ganz kurz was zu dem Thema sagen. Vollgeld, das habt ihr sicher schon hinter euch gelassen. Ne? Ja, wir sind bei deinen Anführungszeichen sind wir abgeschnitten worden. Ah, okay. Ich wollte nur sagen, dass ich persönlich es gut fände, wenn wir insbesondere bei Fragen, wo keine Einigkeit herrscht oder die vielleicht nicht so ganz offensichtlich sind, wir durchaus alternative Quellen heranziehen, also zum Beispiel die von Josef Huber, zum Beispiel aber auch in die Diskussion treten, vielleicht mit der Positive Money Gruppe in England, die sich sehr intensiv mit diesem Thema beschäftigt, eigentlich fast ausschließlich, und die auch ein sehr gutes Buch rausgebracht haben, kürzlich, das Modernizing Money heißt, und in dem man sehr, sehr viele Aspekte zu dem Thema, die das nennen 100% Money, nachlesen kann, was so ziemlich auf dem neuesten Stand ist. Das war noch meine Aussage. Also wir sollten uns da durchaus auf eine etwas breitere Basis stellen, wenn wir eigene Aussagen zu dem Thema erarbeiten. Gerhard? Ja, was dann also noch einmal zu dem Punkt vorhin. Also ich habe unten oder sonstiges noch einmal eine Frage, die mir heute Nachmittag so gekommen ist. Und ich denke, also das ist so, was ich beschäftige mich selber da einmal früh mit Modern Monetary Theory und Monetary Circuit Theory und denke, dass da einmal ein Punkt ist, also wo sie da einmal in Sachen Geld sind und sowas überhaupt einmal so ein gewisses Reframing ergeben kann. Also das müsste man in aller Ruhe da mal ausdiskutieren. Also was heißt, dass ihr das vielleicht einmal erläutert, also nur so als Vorgriff. Das ist so, die alle Formen von Einkommen sozusagen als Zins abzutun oder in einem Topf werfen, ist nicht richtig und gut. Die müssen schon auseinandergehalten werden und es ist besser, alle getrennt zu nennen. Auch selbst die Zinsformen in verschiedenen Situationen, das sonst werden wir nie etwas reformieren können. Alles wird durcheinander kommen, in einem Topf geworfen. Michael? Ja, dazu habe ich auch im Thema Sonstiges gerade noch eine Zeile geschrieben, die das in eine ähnliche Richtung reingeht. Aber zum Thema Vollgeld, wenn verschiedene Vorschläge da sind und da Leute sind, die sich damit auch intensiv auseinandergesetzt haben, bitte kommt dazu und unterstützt das, dass wir da wirklich eine gute Wiki-Seite aufbauen. Also ich finde es super, wenn du die Perspektive von der 100% Money-Initiative in England dir angeschaut hast, dann musst du auf jeden Fall dazu kommen, wenn wir diese Wiki-Seiten aktualisieren und verbessern. Also das ist absolut super und auch ein Grund, warum ich diese Gruppe so genial finde, weil sich Leute mit verschiedenen Dingen beschäftigen und dann in bestimmten Bereichen sich einfach selber zu informierten Experten machen. Das ist toll und dann kann man da auch wirklich gute Arbeit leisten. Der andere Punkt, den ich anbringen möchte, ist, wenn wir keine Konsensmeinung hinkriegen, dann kann es durchaus passieren, dass wir uns sauber zweinigen. Das heißt, dass wir zwei Meinungen haben, die beide ausdifferenziert sind und die beide eine große Anhängerschaft haben. Das muss dann nicht unbedingt im Konsens sein, aber wenn man zwei starke Positionen haben und einfach dazwischen alles, was so ein Bullshit rum wabert im Netz und so weiter. Wenn man das ausschließen kann, dann sind wir auch schon mal einen großen Schritt weiter, wenn es dann noch zwei Positionen gibt, die man dann gegeneinander argumentieren kann und wo man sich dann im Zweifelsfall, wie gesagt, nicht einigen, sondern zweinigen kann. Klaus? Also da stimme ich sofort zu. Allerdings unter einer Bedingung, oder was heißt unter einer Bedingung? Ich denke, wir sollten das nur dann machen, wenn zum Thema schon ein auf der inhaltlichen Seite ein gleich gut vorhandenes Verständnis existiert. Und wenn es jetzt nur noch da, in Anführungsstrichen, nur noch darum geht, die gesellschaftlichen Implikationen zu bewerten, ja, denn darin unterscheiden sich ja die meisten politischen Parteien, dass sie eigentlich eine ähnliche Sicht auf das gleiche Thema haben, aber eben eine unterschiedliche Bewertung. Und da kann man sich dann zweinigen. Aber da sollte man dann auch ganz klar herausstellen, auf welcher Basis diese Zweinigkeit zustande kommt. Jo, da bin ich ganz bei dir. Genauso hätte ich mir das auch vorgestellt. Gibt es noch Redebedarf zu dem Thema? Ja, Frage ist, wie können wir das angehen? Wie konkretisieren wir das Thema jetzt? Ich habe ja das letzte Woche auch schon angesprochen und war dann leider jetzt in der ganzen Woche nicht in der Lage, da irgendwo was Aktives dazu beizutragen. Ich glaube, eine Gruppe hat sich in der vergangenen Woche schon mal getroffen oder was verabredet. Also ich würde jetzt gern einfach mal besprechen oder vielleicht auch erfahren, wie wir denn da weiter fortfahren. Michael, wir hatten das ja gerade schon besprochen. Erklärst du es nochmal kurz? Also die Idee ist, dass ich das über die Mailingliste rumjag und frag, wann wir uns treffen, dass wir das machen können. Und ich bin immer froh, wenn man, wie gesagt, von 2 Leuten bis 9 Leute kann man sehr effizient arbeiten. Das heißt, jede Arbeitsgruppe in der Größe ist super, da kommt man wirklich sinnvoll vorwärts. Am effektivsten zum Teil wirklich zu zweit und zu dritt und zu viert. Aber wie gesagt, jeder, der sich in dem Bereich eingelesen hat und der hier hier beitragen möchte, sein Wissen und seine Meinung einbringen möchte, der ist da herzlich willkommen. Deswegen würde ich sagen, dass wir das einfach jetzt organisieren, dass wir dann nächste Woche oder vielleicht, weiß nicht, ob es so kurzfristig geht, vielleicht sogar morgen schon mal ein Treffen machen. Reicht dir das, Klaus? Ja, es reicht mir. Ich persönlich bin morgen nicht in der Lage, dabei zu sein, aber wenn wir da vielleicht am Montag oder am Dienstag was finden würden, das fände ich toll. Dabei sein. Da wird es sicherlich mehrere Termine geben in den nächsten Wochen und das wird sich immer wiederholen, immer dann, wenn der den Hut auf hat und das ist nun mal am AMT-Moment, wenn er sagt, so ich, was weiß ich, heute Abend, morgen Abend oder so habe ich Zeit und dann stehe ich zur Verfügung im Mumble und wer Lust hat, kann dazukommen und mitarbeiten. So könnte man sich das, glaube ich, am sinnvollsten machen und dann wird sich das über ein paar Wochen hinziehen. Davon würde ich auch ausgehen, genau. Das ist der letzte Dienstag, haben wir was ausgemacht und du hast ein Pad für mich eingerichtet, beziehungsweise dieses 6210, welche ich nicht gefunden habe und da habe ich ein bisschen was eingeschrieben. Zuerst ging es über Vorgehensweise, wollten wir festhalten. Ich habe ein Mail geschickt in die Mailinglist, aber kaum was habe ich eine Resonanz bekommen. Und wann hast du die mir geschickt? Dann kontrolliere ich das gleich. Das war, jetzt kann ich nicht sofort sagen, weil Montag oder Sonntag war es gewesen. Am 23. Mai um 13.47 Uhr. Könnte sein, ja. Ich schaue schnell, Moment. Da war Citoyen gekommen, aber wir haben ein bisschen technisch in Probleme gekommen, weil das System irgendwie nicht funktioniert, sowohl bei ihm als auch bei mir. Und daher nach gewisser Zeit aufgegeben. 23. um wie viel Uhr? 13.47. Auf welcher Mailingliste hast du das gepostet? AG Geldordnung. Ihr müsst jetzt nicht warten, bis ich die Mail gefunden habe. Ich schaue da durch und wir sollten uns auf jeden Fall dann in Bälle nochmal treffen, um einfach da weiterzuarbeiten. Das ist im Prinzip alles, was ich momentan mit den Top sagen möchte. Das muss einfach jetzt schrittweise weitergehen. Ja, diese Pad der 6210 auch dazu einbeziehen, ist das sinnvoll. 6210 sagst du, das habe ich nicht in meinem Cache drin. Das war. Das nennt sich Vorgehensweise zur Erarbeitung. Moment. Vorgehensweise zur Erarbeitung von Themen. Und das hat die Nummer 6210. Ich habe nur ein paar Punkte geschrieben dazu. Wenn du bei uns jetzt beim beim Mittwochsmumble TO-Dings oben auf Return to Petlist klickst. Aber ich war noch nie auf dieser Seite, denn sonst hätte ich das im Cache drin. Deswegen finde ich es etwas irritierend. Normalerweise habe ich das drin. Ja, das war letzte oder vorletzte Dienstag schnell was gemacht worden. Aber eine kleine Gruppe habe ich gedacht und könnten wir gar nicht zusammenkommen. Etwas, wenn es zustande gekommen wäre, wollten wir präsentieren da. Daher, das ein bisschen langsam geht, das ist richtig. Also ich habe am 23. die Mail nicht gefunden. Ja, da können wir dir jetzt auch nicht helfen. Nö, das ist klar, das ist passiert immer mal wieder, dass da ein Problem auftritt. Okay, mach mal weiter. Genau, können wir zu Top 3 oder hat noch jemand Redebedarf zu Top 2? Dann kommen wir zu Top 3. Wer hat das eingestellt? Hier, das war ich. Dann bitte sag was dazu. Ja, also es gab mal eben einen Vorschlag, also nicht von mir, ich glaube vor 2 Wochen oder so, dass man so als AG so einen Service einrichtet, bei dem man quasi für andere Piraten Fragen beantwortet. Also wenn jetzt halt irgendwelche Leute halt irgendwie das nicht verstehen, wirtschaftliche Dinge, dass sie dann die Fragen einstellen und wir die dann beantworten. Und das fände ich eine ganz lustige Idee, weil ja, es doch wahrscheinlich so ist, dass nicht so viele Leute eventuell diese Wiki-Seiten lesen und vielleicht würde das da irgendwie ein bisschen helfen, dass auch die Leute da motiviert werden, mal ein bisschen nachzufragen und sich zu informieren. Was Meinungen dazu? Ja, bitte. Prinzipiell eine gute Idee, wird aber nur dann möglich sein, wenn wir auch schon viele Konsens- oder Mehrheitsmeinungen gefasst haben, denen wir dann quasi antworten können als AG. Ansonsten muss ja dann der Antwortende mit seiner Privatmeinung antworten oder so. Das ist ja dann wieder nicht so im Sinne des Erfinders. Aber man könnte es theoretisch natürlich auch dazu nutzen, um bestimmte Mehrheitsmeinungen zu forcieren. Wobei ich mich dann auch die Frage stelle, wer denn wirklich da diesen Fragedienst nutzen würde. Wie wäre es, wenn man ein Pad anlegt, dem man auch einen vernünftigen Namen gibt und über die Piraten-Mailinglisten das verbreitet, dass dort aufgerufen wird, dass gerne mal Fragen gestellt werden können und wir das dann entweder in Arbeitsgruppen oder in Sitzungen bearbeiten, solange es nicht sowieso schon durch unseren Konsens zu beantworten ist. Ein Pad ist schon sinnvoll, scheint es mir, weil die Fragezeitpunkt und der Beantwortungszeitpunkt können so verschieden sein, dass das da dazwischen die Frage und die Antwort irgendwie gespeichert werden sein müssen. Und anschließend könnte man natürlich dann irgendwann, wenn Fragen dann auch beantwortet wurden von uns, dass man es dann auf eine Wiki-Seite rüberkopiert und die dann immer sozusagen weiter aktualisiert. Und daraus könnte man dann natürlich auch eine FAQ-Seite machen. FAQ-Seite finde ich wieder gut. Die andere Idee, alle Mailingliste damit zu penetrieren, finde ich nicht so gut, weil es hat sowas von Wichtigmacherei. Hier fragt uns, bla bla, das gefällt mir nicht so. Ja, gebe ich dir sogar recht, war einfach eine spontane Idee. Man könnte es auch erstmal vielleicht begrenzen auf die Piratenfraktionen, die wir haben in den Landtagen. Da muss man natürlich nicht sagen, hier wollt ihr was wissen, wir sagen es euch, sondern das kann man ja geschickt formulieren. Ihr habt sicherlich immer wieder Themen, die bearbeitet werden und wenn da was auftaucht und wir helfen können, können wir es gerne machen. Hierfür haben wir ein Pad aufgemacht, könnt ihr gerne was reinschreiben oder so. Also fast nahezu jeder politisch Interessierte sich schon mal Gedanken macht über die Dinge, die im Moment passieren und die Zusammenhänge, die eigentlich in der Presse nie zufriedenstellend erläutert werden. Und von daher denke ich, dass auch außerhalb unserer Gruppe hier ein großes Interesse vorhanden ist. Und deshalb glaube ich auch, dass so eine Seite als Angebot, also nicht um sich jetzt wichtig zu machen, sondern einfach als Angebot, um ein Bedürfnis nach mehr Verständnis zu den einzelnen Fragen zu befriedigen, eine sehr wertvolle Sache sein kann und vor allen Dingen des Weiteren dann auch bei Anträgen, die gestellt werden und erläutert werden, dann auf ein wesentlich größeres Verständnis stoßen würde, als wenn man so aus dem Off herauskommt und schon wahnsinnig tief durchdachte Dinge in den Raum stellt und außer der eigenen Gruppe versteht es eigentlich keiner. Vielleicht noch die Bemerkung, dass es die Möglichkeit, uns Fragen zu stellen, schon gibt, nämlich auf unserem Blog unter FAQ. Hat halt noch nie jemand gemacht, soweit ich weiß. Wusste ich übrigens selbst nicht, dass die Möglichkeit besteht. Kannte ich auch nicht, aber ist aber dann anscheinend bezeichnend, also wie sehr das Interesse also für Geld- und wirtschaftspolitische Fragestellungen ist. Naja, also ich denke mal, der Blog ist nun nicht der bekannteste Blog in Deutschland und man muss dann auch mal auf die anderen zugehen, ne? Also man kann nicht dann sitzen und sagen so, wenn jetzt hier keiner was fragt, dann wissen wahrscheinlich alle was oder sie wollen von uns nichts wissen, sondern man muss dann auch mal das Angebot machen und sagen, also wir würden gerne natürlich auch uns damit auch weiterentwickeln und also man muss das Ganze vernünftig formulieren, positiv formulieren, also nicht so tun, als wenn wir sind hier die Allwissenden und ihr könnt uns alles fragen, sondern dass vielleicht ja auch Fragestellungen draußen existieren, an die wir gar nicht denken und dass wir dann auch mal in eine andere Denkrichtung kommen oder in eine andere Richtung uns das ausdiskutieren, um diese Fragen beantworten zu können. Wie gesagt, man muss es einfach nur intelligent formulieren und dann wirkt es auch nicht so, als wenn wir hier die Wichtigtuer sind, die sagen, egal was ihr uns fragt, wir können das beantworten, so ungefähr. Ja, unter dem Gesichtspunkt, also gewinnt es natürlich schon wieder mal einiges an Bedeutung. Also entweder vermutlich, es kommen sowieso keine Fragen und wenn dann Fragen kommen, dann könnten die zu Themen kommen, mit denen wir uns entweder noch gar nicht befasst haben, wo wir dann auch gar nicht antworten können. Weil wir müssen ja dann dazu Mehrheitsbeschlüsse treffen. Ich weiß nicht, ob wir damit uns einen Gefallen tun. Ja. Deswegen sitzen wir hier und diskutieren das aus. Wenn wir zu wichtigen Fragen noch keine Antworten haben, könnte es ja auch ein wichtiges Indiz sein, dass bestimmte Themen bislang noch ausgeblendet sind. Vielleicht aber auch, dass wir uns auf andere Themen fokussiert haben, die nicht so im Mittelpunkt des Interesses stehen. Also es kann auch sowas wie ein Hinweis sein, hey, beschäftigt euch doch mal bitte damit. Ja, mach erst. Ich hatte immer eher das Gefühl, dass bei vielen Themen, mit denen wir uns beschäftigen, wir den anderen deutlich voraus sind. Wenn man jetzt mal von ein paar unabhängigen Portalen wie Nachdenkseiten und noch ein paar anderen absieht. Aber es wäre natürlich interessant, wenn wir auch mal auf was aufmerksam gemacht würden über solche Fragestellungen, die von außen kommen. Wäre toll. Vielleicht noch Kleinigkeit. Klar, wäre das toll. Die Sache ist aber immer, es müssen auch Leute tun. Ich verweise da einfach mal auf unsere To-Do-Liste. Es gibt viel zu tun und ja, do it. Ah, wir machen das mal folgendermaßen. Ich würde gerne einfach mal von allen, die hier sind, mal ein Meinungsbild einholen wollen. Ob man sowas anstreben sollte in naher Zukunft oder ob man das einfach mal so als Fernziel im Raum stehen lassen sollte. Ich formuliere mal schnell was hier. Ihr könnt ja gerne nochmal eure Meinung sonst dazu sagen. Sind wir bei Top 3? Ja. Jetzt war ich leider bei der Diskussion nicht dabei, aber gab es den Vorschlag, eingehende Fragen einfach in der Mittwochssitzung zu behandeln? Nee, kann man während ich schreibe jemand kurz erklären, was gerade besprochen wurde? Ja, auch diesen Vorschlag gab es, wenn man das dann kann. Aber da ist dann auch die Frage, ob das dann mit der GO von wegen, dass man halt Mehrheitsmeinungen fassen müsste und so übereingeht, oder wie meinst du das? Ich glaube nicht, dass wir für jede Frage, die uns von außen gestellt wird, oder von innen, von irgendjemand gestellt werden, erstmal eine Wiki-Abstimmung machen müssen. Das wäre, es geht ja nicht um den Konsens der AG, sondern um eine Frage zu beantworten. Wenn er da so ein Formalfu draus macht, dann sind wir nicht besonders schlagkräftig. Ja, aber was ist denn, wenn einer kommt? Sind die Zinsen das böse Übel? Ja, das wäre ja einfach. Da würden wir ja auf unserer Wiki-Seite, es geht doch um eine Meinungsbild im Endeffekt, in dem Moment, wo hier uns niemand was fragt. Das ist ja nichts in Ewigkeit gegossen ist. Das ist eine aktuelle Frage und eine Antwort. Das finde ich so untragisch, da darf man jetzt nicht so ein Fu draus machen. Ich meine, das könnte ja mal sich derjenige melden, der da stören würde. Also ich denke, selbst eine Frage, die wir noch nicht beantworten können, wäre nicht schlimm. Das würden wir einfach als solches vermerken und dann gemeinsam besprechen, ob wir denn auf diese Frage eine Antwort finden wollen. Kann ja auch mal eine Frage offen bleiben, wenn man sie nicht für so wahnsinnig wichtig hält. Ja, das Problem ist doch nicht, eine Antwort zu finden, sondern die Antwort mit den anderen abzustimmen. Also deshalb würde ich ja das als Sitzungsthema machen und einführen, dass man keine Ahnung, die Frage der Woche oder sowas da reinsetzt und dann nimmt man halt drei oder vier, wenn jetzt so viele Fragen überhaupt kämen, und dann machen wir eine Abstimmung, welche Frage wir von den vieren beantworten wollen und die tun wir dann spontan dort vor Ort beantworten und das Ergebnis kriegt derjenige als Antwort. Das ist weder eine Parteiaussage noch irgendwas, das ist die Aussage der Leute, die in dem Moment gerade da sind und als solche, wir hätten sie die Qualität, die es halt hätte. Aber warum soll man dafür so wie rein interpretieren, wie Aussage der AG oder Konsens oder sowas? Das würde ich einfach als solches machen, definieren. Das definieren wir selbst. Ja, also ich würde das auch nicht allzu wichtig nehmen. Das ist vielleicht ein ganz guter Ansatz, dass man sich zum Beispiel immer mittwochs in die vor der AG-Sitzung, irgendwie so um 20 Uhr oder 19:45 Uhr, für eine halbe Stunde trifft und dann alle, die da sind, können dann entscheiden, was man irgendwie antwortet. Und je nachdem, wie weit man kommt, halt eine oder zwei Fragen oder drei Fragen. Mal schauen. Ich würde es auch erstmal ausprobieren. Vielleicht kommen ja gar keine Fragen. Oder nur eine oder alle Vierteljahre mal eine. Aber ich finde den Service an sich eine gute Idee. Wir machen die Arme auf und die Leute können reinkommen, wenn sie wollen. Und wenn wir eine Frage ihnen interessant beantworten, schafft das ja auch Interesse an uns. Gut, den Service haben wir ja schon auf dem Blog. Könnte man halt dann warten. Okay, ich habe mal ein kurzes Meinungsbild formuliert und bitte euch mal nur auf diese ganz simple Frage, wenn man eine Frage an Frageseite anbieten will, sollte man das kurzfristig mal realisieren oder eher als Fernziel ansehen. Nur damit ich mal sehe, wie denn so die Mehrheit hier gerade so im Kopf tickt. Können wir mal eine Minute Zeit geben, darum mal das Meinungsbild. Ja, kurze Frage dazu, wie du das meinst. Meinst du, dass wir dann relativ zügig und kurzfristig darauf antworten oder dass wir langfristig das einrichten wollen, um dann kurzfristig auf diese Fragen antworten zu können? Ja, also mir geht es darum, ob wir sagen, nee, wir wollen das in naher Zukunft, also vielleicht nächsten Monat oder so, bis dahin ein Konzept entwickeln, wie wir so eine Frageseite anbieten, egal ob als Pad oder Wiki oder wie auch immer. Oder ob wir sagen, nee, aber wir behalten das mal im Hinterkopf und wollen das irgendwann, wir können das ja auf unsere To-Do-Liste, die Wischer ja schon angesprochen hatte, mit draufpacken, dass wir das irgendwann mal machen wollen, aber jetzt im Moment nicht akut ist. Ich sag mal so, wer sagt kurzfristig realisieren, der hat auch schon starkes Interesse daran, dass wir sowas anbieten. Also was ja auch noch nicht auf der To-Do-List steht, was ich da noch eintragen möchte, ist, wir wurden angefragt von Parzival, dass wir die Historie, die Arbeit dieser AGs nochmal auflisten auf einer Seite. Wir haben schon da sehr, sehr viel auch gemacht an Podiumsdiskussionen, Grillfesten und so weiter, dass das mal in so einer Timeline drin ist und dass wir schon mal nach außen präsentieren können, wer sich denn alles schon mit uns getroffen haben, so ein bisschen als Werbung für die AG auch. Gut, okay, das Meinungsbild ist also eher positiv in Richtung, man sollte sowas mal demnächst angehen. Mein Vorschlag wäre jetzt, Thomas, du warst das, glaube ich, der das eingestellt hat, ne? Ja. Es gibt ja das Pad mit den offenen Aufgaben und Projekten. Das ist in Zeile 45 unserer Tagesordnung. unseres Tagesordnungspads, ruft das doch einfach mal auf und schreibt das unten mal mit Hinweis auf heutige Sitzung mit rein, so dass wir es nicht vergessen und dass wir dann vielleicht nächste Woche dann nochmal darüber sprechen. Da kann jeder sich auch mal Gedanken machen, wie man sowas machen könnte und dann kann man darüber diskutieren. Ist das ein Vorschlag, der annehmbar ist? Ja. Jo. Prima. Dann sind wir, glaube ich, mit dem Top durch. Kommen wir zu Top 4. Wiki aktualisieren, von wem ist das? Das habe ich mal reingeschrieben. Bitteschön. Ja, ist wahrscheinlich auch was fürs To-Do oder jemand, der sich da angesprochen fühlt. Mal ja. So. Ja, ich. Du fühlst dich angesprochen, sehr gut. Dann nimm bitte Folgendes zur Kenntnis. Es bedarf Aktualisierung unter den Punkten Podiumsdiskussion, nämlich Links hinzufügen zu den fertigen Diskussionen. Dann vielleicht das Leichtere noch, könnte man bei den Videos mal einen Link reinsetzen zu unserem YouTube-Kanal, wo alle Videos ja auch drin sind. Und das Dritte gibt es diesen Punkt bei uns im Wiki, Zusammenarbeit mit anderen Gruppen. Das alles mega outdated Namen, die da drin stehen. Und ich weiß nicht, ob wir das mal updaten wollen oder vielleicht sogar ganz löschen. Müssen wir mal diskutieren vielleicht. Reicht die Zeile 97? Ja, bis auf die letzte Frage, die ich gerade gestellt habe, mit der Zusammenarbeit mit den anderen Gruppen, was wir da machen. Ich gucke mir mal die Seite an. Was stört dich da genau dran? Naja, da stehen haufenweise Ansprechpartner drin, die, weiß ich nicht, die gibt's gar nicht mehr. Nee, offensichtlich gibt es noch die persönlichen Wiki-Seiten, weil sonst würden die rot sein und nicht blau. Nee, aber es gibt zum Beispiel keinen Berliner Squad-Geldordnung mehr oder sowas. Okay, ist aber auch blau, das heißt, da existiert eine Wiki-Seite. Ja, die Wiki-Seite existiert, aber effektiv existiert da halt nix. AG Wirtschaftspolitik vom Guido Schwelm, ne, gibt's auch nicht. Diese AG Gemeinwohlökonomie gibt's eigentlich im Prinzip auch nicht. Ja, ich weiß, wer das initiiert hat und ich habe mich da auch auf die Liste eingetragen und mal nie irgendwas drüber geschickt und hatte auch extreme Probleme. Er ist in München damit tierisch angeeckt und keiner wollte mit ihm ansatzweise zusammenarbeiten, wegen dem, was da irgendwie vorgefallen ist. Und bis heute habe ich von dieser Seite, von dieser Gemeinwohlökonomie nichts erhalten. Die ist tot, ja. Dann weiß ich nicht, hier steht überall Cotillo noch als Ansprechpartner drin. Habe ich auch schon länger nicht mehr gesehen. Der war vorhin hier und hat eine Frage gestellt. Er wollte wissen, welches Pad wir haben. Ah, gut. Okay, ja, was machen wir damit mit der Seite? Ja, Verweis auf ein als inaktiv setzen, wo man es eben weiß. Also, mal ganz ehrlich, so richtig Zusammenarbeit haben wir ja nur mit der Projektgruppe Finanzkrise, oder? Ja. Und sonst ist es halt so, dass man quasi die Leute hier in den anderen Gruppen auch mit irgendwie mit drin sind oder so. Ja, das ist natürlich ein Überbleibsel von vor, was weiß ich, anderthalb Jahren, was ich dann einfach mal so übernommen habe. Und der eine oder andere hat sich da vielleicht eingetragen. Ist, glaube ich, auch ewig nicht mehr bearbeitet worden, die Seite. Ich schau mal kurz. Also ich habe, Keox hat sie mal am 8. Mai 2012 angelegt, als wir angefangen haben, die Wiki-Seite zu überarbeiten, Keox und ich. Und dann danach sind halt nur noch mal ein paar Einträge gekommen von Marco Z. Im November 2012 war im Prinzip der letzte Eintrag. Und also viel ist da nicht passiert. Also ich habe nichts dagegen, wenn wir die Seite runter reduzieren auf die Projektgruppe Finanzkrise und alles andere rausschmeißen, aber das müsst ihr sagen. Das wäre eine Variante. Andere Variante wäre zu den AGs, zu denen es jetzt aus inhaltlichen Gesichtspunkten durchaus Sinn machen würde, die Zusammenarbeit zu intensivieren oder neu aufzubauen. Ich denke da mal an die AG Europa oder AG Wirtschaft oder Wirtschaftspolitik, wo es zumindest vom Titel her klingt, danach klingt, dass da eine Menge überlappender Themen vorhanden sein müssten. Das ist dann ja die Projektgruppe Finanzkrise. Das ist ja ein Zusammenschluss von Interessierten aus der AG Europa, AG Wirtschaft und AG Geldordnung. Und da gibt es noch die Wirtschaftspiraten und das Thema Euvicon. Also das, was unter gemeinsame Projekte steht, das ist eigentlich das, was im Moment aktuell ist. Alles andere steht, ist ein totes Fleisch, was dort auf der Seite ist. Ja, deswegen, da haben wir die andere Frage, also dass die Gruppen, also wo wenig los ist, beziehungsweise wo wenig Zusammenarbeit besteht, also dass man das da auf dieser Seite eben da mal so gekennzeichnet, also wenig Aktivität oder sowas, und passiert ganz einfach nichts. Aber ich finde es eigentlich schon mal recht interessant, also dass man da so auf einer Seite da einmal so gewissermaßen so eine Zusammenfassung, welche Gruppen sich überhaupt also im weitesten Sinne mit der Thematik Geld und Wirtschaft damit beschäftigen. Ich bin gerade mal auf der Bayern-Seite Fachgruppe Wirtschaft. Die haben tatsächlich verlinkt auf unsere Wiki-Seiten und da ist der Piratus ja auch Mitglied. Und dort stehen dann eben auch, das ist auch so ein Fenster, Zusammenarbeit mit den Wirtschaftspiraten, mit unserer AG und mit der Projektgruppe Finanzkrise. Also es scheint eine der wenigen Gruppen zu sein, die tatsächlich da auch zusammenarbeiten, in Anführungszeichen. Da sind ja auch Mitglieder, die bei uns sind, auch dann in dieser Gruppe mit drin. Piratus, du bist ja gerade hier, sehe ich das richtig? Offensichtlich ist er nur... Ja, also ich kann das bestätigen, Piratus ist da drin, allerdings ist er bei den lokalen Treffen am Donnerstag meistens nicht da. Ist dann im Mumble und macht irgendwas in der FG Wirtschaft lokal aktiv. Sind im Prinzip die Mitglieder, die in der Projektgruppe beziehungsweise im Arbeitskreis, es ist ja damals Finanzmarktregulierung da waren, das heißt das Projekt um Jens rum, die IG Euro-Krise, die sich um Schulim herum und um Michael Jobst herum formiert hat. Und für die bin ich eigentlich alle Sprecher jetzt hier für die bundesweiten Piraten. Wir treffen uns immer lokal und die Schnittstelle bin eigentlich ich, außer es sind noch andere zusätzlich anwesend, die das dann auch machen. Aber so gesehen sind wir bei euch vernetzt und die meisten von uns sind auch bei den Gruppen hier AG Wirtschaft oder AG Geldordnung mit dabei, ja. Das Ganze ist auch ein bisschen geboren, so aus der Feststellung heraus, dass die wirtschaftsinteressierten Piraten meistens verstreut sind. Und wir haben halt hier in München ein kleines Nest, deswegen treffen wir uns auch lokal. Aber die größeren Sachen, da sind wir auch immer bei der Geldordnung beziehungsweise bei der AG Wirtschaft mit dabei, weil man da ganz einfach mehr bewegen kann und mehr Feedback auch von Leuten aus anderen Ländern in Deutschland kriegt. Ja, also ich jetzt im Nachhinein, ich bin schon dafür, die Seite einfach zu lassen und vielleicht mal eher Kontakt zu den einzelnen Landesverbänden aufzunehmen, denn da sind ja sehr, sehr viele Landesverbände, wo nichts steht, und mal nachzufragen, ob es denn dort eine Gruppe gibt, die sich mit Wirtschaftsthemen beschäftigt und Geldthemen, ob man da einen Kontakt zu aufnehmen kann, dass man da vielleicht auch was mitarbeiten oder da die Zusammenarbeit irgendwie forcieren könnte. Klingt gut, ja. Also ich kann noch ein bisschen Erfahrungswerte beisteuern. Ich habe ja mit meinem Mindmap-Vortrag wurde ich ja verschiedentlich angefragt und dann habe ich angeboten, in Hamburg einen Vortrag zu halten und in Dresden oder Leipzig. Und ich habe von den dortigen Lokalverbänden keinerlei Rückmeldung gekriegt. Ich habe dann am Ende noch gerade rechtzeitig von Florange aus Sachsen Rückmeldung bekommen, dass das zu kurzfristig ist und er das so nicht organisieren kann. Aber die wirtschaftsinteressierten Piraten, die ich angeschrieben habe, da kam zwar erst ein grundsätzliches Interesse zurück, aber dann konkret hat da nichts funktioniert. Also das scheint ein unliebsames Thema zu sein. Ja, also wie gesagt, die anderen Punkte, die Wischer angesprochen hat, Podiumsdiskussion links, ja, ach, der Cosmic ist auch wieder, hört auch wieder zu, er weiß, wovon ich spreche. Da haben wir nämlich, habe ich schon mehrfach mit ihm gemailt, irgendwie haben einer von uns beiden zeitlich nicht den Weg gefunden, da was zu machen. Die Videos, ja klar, den Link einsetzen zum YouTube-Kanal, das ist überhaupt kein Problem, das kann ich machen. Zusammenarbeit mit anderen Gruppen, im Augenblick würde ich sagen, erstmal stehen lassen. Ich habe es jetzt im Protokoll und auf dem Zettel und schau mal, was wir da machen können. Ob wir da vielleicht auch einen anderen Weg finden, um das Ganze mal mit Leben zu füllen. Das wäre vielleicht schlauer, als es einfach runterzubrechen nur auf die Projektgruppe Finanzkrise. Ist jemand anderer Meinung? Das ist eine Idee. Ich habe das akustisch nicht verstanden, aber es war, hörte sich mir nicht so nach einer Gegenrede an. War Zustimmung. Das war eine gute Idee, habe ich gesagt. Ah, danke, okay. Ja, würde ich Top 4 gerne beenden, wenn keiner was dagegen hat. Dann kommen wir zu Top Sonstiges von Gerhard zuerst. Ja, also wie schon gesagt, also das ist mir jetzt da spontan heute Nachmittag gekommen, wie das so aussehen könnte, also wie so eine vollständige Bilanz, also mit aktiver, passiver, sprich also auf der Aktivseite mit Anlageumlaufvermögen, Passivseite Eigenkapital, Fremdkapital und aber das jetzt hat wirklich da mal hochgerechnet auf eine komplette Volkswirtschaft, also nicht nur nicht nur irgendwie so Firmenhaushalt, sondern wirklich komplett. Meines Wissens ist es noch nie gemacht worden. Wäre letztendlich aber nichts anderes wie eine gespiegelte Bilanz des Finanzsektors, also sprich der Zentral- und der Geschäftsbanken. Also da kann ich vielleicht was Grundsätzliches beisteuern. Und zwar, es gibt ja die volkswirtschaftliche Gesamtrechnung. Ich möchte jetzt niemanden hier mit banalem Wissen langweilen, also bitte sagt's, wenn ich das überspringen soll. Aber das stellt schon mal grundsätzlich die fünf großen Konten gegeneinander. Die internen Verbindungen, die dich jetzt dann wahrscheinlich interessieren, die genaueren Daten und Informationen, die unterliegen zum guten Teil noch Geheimhaltungsvorschriften und das ist ein richtiges Problem, da dran zu kommen. Das habe ich auch schon mit Jens besprochen, der in der Bundesbank ist, und der meinte, an die Daten auch im Makroebene ranzukommen, ist verdammt schwierig und an vielen Stellen werden die nicht erfasst, auch von der Bundesbank nicht. Ja, also da einmal zu dem, also was wir da als volkswirtschaftliche Gesamtrechnung, also das man da vom Statistischen Bundesamt sowas abrufen kann, das ist mehr oder weniger die Gewinn- und Verlustrechnung der Volkswirtschaft, Volkswirtschaft Deutschland. Aber es ist keine Bilanz. Lass mich das kurz überlegen. Du hast in der VGR die fünf verschiedenen Konten, die zusammengefasst sind. Also du hast alle Privatpersonen, alle Banken, du hast alle Produktivunternehmen, du hast das Ausland als abstrakte Größe noch drin und du hast den eigenen Staat. Das sind die fünf Konten und die sind entweder positiv oder negativ und insgesamt, wenn du die durchbilanzierst, kommst du auf null. Du differenzierst jetzt zwischen einer Bilanz und zwischen einer Gewinn- und Verlustrechnung. Da muss ich nochmal nachdenken. Nee, also weil das ist sowas, also es wäre wirklich sowas, wir haben zwar die Bilanzen, also vom Privatsektor, Unternehmenssektor, was weiß ich alles, aber wir haben keine konsolidierte Bilanz über alle Sektoren gemeinsam. Bis auf die triviale Aussage, dass es null ergeben muss. Ja, sicher. Also das ist ja das. Aber es muss eben da mal aufgezeichnet werden. Also das wäre dann mehr oder weniger da die, das wäre mehr oder weniger so die Vermögensbilanz. Also da mal, aber eben ja, also so wie man es wie ein Unternehmen, eine AG oder sowas, eine Bilanz erstellt, nur eben dann auf die gesamte Volkswirtschaft Deutschland oder Frankreich oder Österreich oder wie auch immer. Ich glaube, eine Bilanz im klassischen Sinne ist ein bisschen schwierig, ne? Wenn man eben sagt, dass die Privathaushalte eben auf der Aktivseite mehr haben als auf der Passivseite, schon schwierig, ne? Das muss ja auch unterm Strich eigentlich null ausgehen. Also ich denke mal, das ist eher dann tatsächlich Gewinn und Verlust und die Zahlen liegen ja eigentlich vor. Nein, also wie gesagt, es ist sowas wie eine Bilanz im betriebswirtschaftlichen Sinne gibt es auf volkswirtschaftlicher Ebene gar nicht. Also ich muss sagen, also das ist da, du musst es sagen, also gehört den Volkswirtschaftlern da mal gehörig einmal die Ohren gewaschen, also dass sie das bis jetzt da mal nicht festgestellt haben. Ja, und das ist wahrscheinlich genau der richtige Satz gewesen, den du gesagt hast, dass es eine Bilanz im betriebswirtschaftlichen Sinne nicht in der Volkswirtschaft gibt, weil es eben zwei Paar Schuhe sind. Ja, aber eben, also das zentrale Ding, also was in der Volkswirtschaft ist, also es geht ja da um mehr oder weniger auch Geld, um Werte und sowas, das muss ja irgendwo da immer erfasst werden. Ja, also das ist sowas, und klassisch, also das ist sowas, also jedes Unternehmen, das macht einmal seine Bilanz, also man kann das da einmal sogar auf einen Privathaushalt, also der hat sich nicht irgendwo so im bilanzrechtlichen Sinne bilanziert, aber das ist sowas, also dass man da mal so eine Vermögensaufstellung macht, also da einmal was gehört da zum Hausstand, also sprich, also ist jetzt da einmal das Anlagevermögen und was ist da einmal Umlaufvermögen, also das wären eben dann einmal mehr oder weniger Finanzmittel und was man vielleicht auf dem Konto hat. Naja, es wird letztendlich, was du ja allein schon bei der Vermögensverteilung im Privatsektor siehst, es wird auf das hinauslaufen, was auch Flassbeck beschrieben hat, mit Bezug allerdings auf die Zinsraten in Euro. Das ist bei Privatvermögen genau das Gleiche. Im Durchschnitt ist das nicht das Problem. Das Problem ist, wenn du mit dem Hintern auf der heißen Herdplatte sitzt und die Füße im Eiswasser hast, bist du im Durchschnitt auch okay, aber es geht einem nicht so gut. Und das ist ja im Prinzip das Problem, dass wir Überschuldung von Leuten haben, die das nicht zurückzahlen können. Und auf der anderen Seite hast du eine gnadenlose, exponentielle Privatverguthabungen von ein paar wenigen Leuten, die dann auch die Staatsschulden größtenteils halten. Und da mal einen Einblick zu bekommen, wie da wirklich die Faktenlage ist, wie viel von Privaten und wie viele vom Ausland gehalten werden, von allein Staatsobligationen in Deutschland, das sind ja bereits Daten, die du nicht kriegst. Und das halte ich durchaus für ein Problem, dass diese Daten nicht zugänglich sind. Ja, das halte ich aber im Moment für diese Diskussion für nebensächlich. Ich sehe das Problem, dass wir gerade versuchen, Betriebswirtschaft auf Volkswirtschaft umzulegen. Und ich glaube, das ist völlig falsch. Wenn man überhaupt mit dem Gedanken anfängt, wird man sich irgendwann verzetteln. Nee, ganz im Gegenteil. Also das ist sowas, also spielst vielleicht da mal auf die Folien, die neulich Jens Berger von Nachdenkseiten da bei Attac Wuppertal da mal in seinem Vortrag erwähnt hat, also wo er diese beiden betriebswirtschaftliche Sichtweise, also der angebotsorientierten und volkswirtschaftliche Sichtweise der nachfrageorientierten Politik. Also um Gottes Willen, also will ich beim besten Willen jetzt nicht betriebswirtschaftlich argumentieren, aber mir geht es eigentlich um das, dass man dieses Konzept, also eine ganz einfache Bilanz, wo man auf der Aktivseite die mehr oder weniger die Variablen, also das Umlauf Vermögen ausweist und getrennt davon das Fixkapital, also sprich das Anlagevermögen und auf der Passivseite eben Eigenkapital und Fremdkapital. Und wenn man das ganz hoch aggregiert, ja, also dass man wirklich die gesamte Volkswirtschaft zusammennimmt und wir lassen jetzt einmal das Ausland da mal weg, dann hast du auf der Passivseite 100% Eigenkapital. Das setzt sich letztendlich da mal zusammen, da mal aus, was dann an Noten, Münzen, sowie Staatsschuldverschreibungen da mal Umlauf ist. Umgekehrt, also da mal auf der Passivseite, also da werden eben solche Sachen, also wie Investitionen von Unternehmen, von staatlicher Seite, das wäre jetzt hier da mal den Anlagevermögen zuzurechnen, und der Rest mit dem Umlaufvermögen. Weil es hier so stumm ist, gehe ich mal davon aus, dass sehr viele Leute nachdenken. Und da ich ja eigentlich mehr der bin mit dem gefährlichen Halbwissen, frage ich dann mal, was soll der Sinn dieser ganzen Bilanz sein? Also reicht es denn nicht, diese volkswirtschaftliche Gesamtrechnung zu haben, dass man weiß, eben der eine Part macht miese, der andere Part macht plus und da ist das Problem zu sehen und dagegen muss man was tun? Also das ist ja sowas, also du hast da, wenn du auf der Aktivseite da einmal die Unterscheidung zwischen Anlage und Umlaufvermögen hast, jetzt für die volkswirtschaftliche Bilanz, also wie gesagt, also im Detail haben wir das nicht so überlegt. Vor allem, du müsstest das volkswirtschaftlich erstmal definieren, das ist volkswirtschaftlich gesehen gar nicht so einfach, dafür eine Definition zu finden. Volkswirtschaftlich, also ist das mittlerweile sehr wohl definiert. Also das sind die die Quantumökonomen vom Bernhard Schmidt, also den Franzosen, also die du auf meiner Wiki-Seite findest. Und die haben eben so einen Ansatz, also dass sie eben genau da diese Grenze, also da einmal zwei Grenzen im Finanzsektor einziehen. Und die das wären da einmal, die eine wäre auf der Aktivseite, also da, dass man da wirklich zwischen gesellschaftlichem Fixkapital und dem umlaufenden Kapital unterscheidet. Und auf der Passivseite, also zwischen inländischem und ausländischem Vermögen. Je mehr ich drüber nachdenke, desto unsinniger finde ich das. Denn man kann es sowieso nicht bestimmen. Vor allem die Vermögensgegenstände. Also wenn du eine Volkswirtschaft betrachtest, dann wäre ja jedes Haus, jede Straße, hätte ja dann einen Wert, den da reingehen müsste. Und den kannst du ja überhaupt nicht bestimmen. Das sind also auch so Infrastrukturinvestitionen, da muss natürlich mal was ausgegeben werden, ja. Also es ist sowas, wahrscheinlich ist es da mal Baukosten, Investitionskosten oder sowas, aber die Kosten dafür, die sind ganz einfach da und das ist mal ein gewisser Wert, also das man dann einmal aufstellen muss. Kosten ist was anderes als Bilanz erstellen. Die Bilanz ist immer nur eine Momentaufnahme quasi. Und Kosten sind ja irgendwas was ganz anderes. Was aus Kosten? Also das ist ja sowas, also wenn du anschaust, also es wäre wirklich nochmal Infra, wenn heute nochmal Straßen gebaut werden, also das ist dann Infrastrukturmaßnahmen, also und diese Investitionen, also das ist mehr oder weniger ein fixes Kapital der gesamten Gesellschaft. Aber die Investition ist nur Geld, die spielt in der Bilanz, kannst du die nicht reinsetzen. Ja, und das ist sowas, also was heißt Investition ist nur Geld, also das ist sowas, da müsste vor allen Dingen da einmal wirklich einmal das Geld definiert werden und das ist meines Wissens, also selbst in der Volkswirtschaft noch nicht gegeben. Du hast verschiedene Definitionen, je nachdem wer die Definition von Geld vornimmt und auch David Graeber in seinem That the First Thousand Years, Schulden die ersten 5000 Jahre auf Deutsch, geht da auch genau darauf ein, dass Geld immer verschiedene Dinge waren, aber letztendlich es immer eine Information ist. Irgendjemand schuldet wem anderes Geld und diese Schulden werden dann als Zahlungsmittel rumgereicht, bis sie irgendwann mal eingelöst werden. Das Problem ist, ganz so simpel ist es nicht, denn wir zahlen ja nicht mit den Schulden von Herrn Schmidt, wo dann irgendwann mal der Schmidt eine Arbeit leisten muss und dann der Schuldzettel zerrissen wird. Das wäre ja die Primitivvariante, sondern wir haben dieses abstrakte Geld, was über die Banken, über Bilanzverlängerung geschöpft wird. Und damit fängt das Ganze an, denn wir tauschen immer mit Schulden. Und am Anfang von dem Zyklus, wenn man ein Geldsystem neu aufsetzt und zum Beispiel eine zerbombte Landschaft wie in Deutschland hat, hat man erstmal ein irres Wachstum, ein wahnsinniges. Das heißt, es ist überhaupt kein Problem, dass da entsprechend Schulden entstehen, weil die Zinsen problemlos zurückgezahlt werden mit den Realwerten, die dadurch gebaut werden. Das Problem, das sich bei diesen Systemen aufbaut, ist systemisch, denn die guten Schuldner sind diejenigen, die ganz schnell dann auch an Vermögen kommen. Das heißt, die verguthaben immer mehr und halten dadurch Schulden von anderen. Wenn diejenigen, die das Ganze locker erwirtschaften können, irgendwann mal nur noch Guthaben haben, dann gibt es nur noch schlechte Schuldner und die Schuldner werden immer noch schlechter. Und in der Problematik sind wir gerade drin, oder? Nein, also da war es, das ist sowas, ich Gräben habe ich selber nicht gelesen, aber ich weiß also, dass der meines Wissens da mal so einen endogenen Ansatz, also das Geld eigentlich schon immer so eine Kredit-Schuld-Beziehung, also letztendlich eine soziale Beziehung war und das eigentlich schon immer und dass das eigentlich das Wesentliche ist, was das Geld ausmacht. Ich weiß nicht, ob du da mit Monetary Circuit Theory da mal vertraut bist, also im Sinne von Graziani, also der sagt, also dass also das Wesentliche, was Geld ausmacht, also dass mit der Hingabe von Geld mehr oder weniger Schuldverhältnis endgültig getilgt wird. Also und das ist eigentlich da mal ein ganz anderes konzeptionelles Vorgehen, also wie es noch in der Neoklassik und auch und eigentlich überall im Mainstream ist, wo eigentlich nur wirklich nur mal eine Tauschrelation Geld da irgendwie als Tauschrelation definiert ist, also worin sie sich eigentlich Geldwirtschaft also nicht grundsätzlich von der Barterökonomie aus dem Mittelalter unterscheidet. Können wir die Philosophie-Diskussion später machen? Wie gesagt, also das finde ich wäre wirklich nochmal wahnsinnig wichtig. Also ich weiß, wer darin interessiert ist, also sollte man vielleicht einmal da mal irgendwie ein Kaminzimmer oder sowas Gespräch, also da mal drauf eingehen. Das ist mein Stichwort. Kommen wir wieder zu dem klassischen, was ich immer sage. Lad ein, mach ein Pad, mach eine Wiki-Seite, sonst irgendwas, lad zum Mumble-Gespräch ein. Wer sich dafür interessiert, kommt definitiv dazu. Das ist ja Teil von Topic 1. Na doch, glaubst du, das ist auch so? Wie gesagt, das war jetzt so eine spontane Idee von heute Nachmittag, aber ich werde das da mal so ausarbeiten und dann dann einmal demnächst ein bisschen intensiver ausgearbeitet da mal präsentieren, okay? Das hört sich super an. Gut, dann habe ich noch unter Sonstiges, habe ich einfach mal von so locker reingepostet, weil ich gerade eins lese, das andere gerade bestellt habe, Buchempfehlungen in Anführungszeichen, keiner muss sich natürlich daran halten. Es sind aber beides zwei kleine Taschenbücher, auch für einen schmalen Euro, wo ich mir überlege, also ich werde sie natürlich in meinem Bekanntenkreis und Verwandtenkreis empfehlen und teilweise ausleihen, weil man die ja schnell innerhalb von 2-3 Tagen durchgelesen hat, sind meiner Meinung nach sehr interessante Zusammenfassungen über Themen, über die wir auch sprechen. Gerade das erste habe ich noch nicht, bekomme ich erst morgen oder übermorgen. Mythen des Sparens halte ich für sehr spannend. Das Thema, das diskutieren wir ja auch ständig. Und wenn das kompakt rübergegeben ist, so wie ich das bis jetzt in Zusammenfassung gelesen habe, wird es wohl so sein, dann kann das ein Tipp sein für Bekannte, Freunde, Verwandte oder Sonstiges, dass sie es also weiter verbreiten. Und die Inflationslüge sowieso wissen wir selbst, jedenfalls die meisten sehe ich mal so, dass die meiner Meinung sind, dass wir halt von den Medien hier breit verarscht werden zum Thema Inflation und halte ich auch für sinnvoll. Das kostet auch nur 7 Euro, also das ist sowas, kann man auch mal problemlos verschenken und einfach nur ein Hinweis, dass es eben zwei solche kleine Büchlein gibt. Dann will jemand was dazu sagen? Ich habe ja auch vor kurzem diesen Artikel, der rumgeschickt wurde auf der Mailingliste. Genau. Das ist ja von dem Autor. Der Artikel, der schreibt ja im Zeitherdentrieb und der hat eben das Buch rausgebracht und ich habe jetzt die ersten 30 Seiten gelesen und das ist bestätigt einfach nur alles das, was wir schon wissen, aber ist kompakt gut zusammengefasst und auch mit ein paar Grafiken drin, dass das eben alles Quatsch ist, was wir hier über die meinungsmachenden Medien bekommen. Und gut, ist meine private Meinung, ist einfach nur ein Tipp, vielleicht hat der eine oder andere Lust, sich da für ein paar Euro so ein Buch zu bestellen und dementsprechend das weiter zu verbreiten. Gut. Darf ich da nochmal einhaken? Du hast ja gerade selber gesagt, ob da jemand noch eine Frage zu hat und so. Wenn du dieses Buch schon teilweise gelesen hast oder vorgelesen hast, Inflationslüge, das habe ich noch nicht gelesen. Ich finde jedenfalls schon diese Überschrift als falsch an. Ja, und da ist jetzt meine Frage, verneint er die Zunahme des Geldes, des Giralgeldes, die Zunahme von Finanzprodukten und so weiter, so dass man dann sagen kann, okay, es gibt gar keine Zunahmen in dem Sinne. Nein, das sagt er nicht. Es gibt ja auch, Bunky, kannst du mal irgendwie dich entweder stumm schalten oder auf Push to Talk. Gut. Es geht halt darum, du liest ja ständig in den Online- wie auch in normalen Medien, es gibt ja auch zig, was weiß ich, Spiegelseiten, so Inflation kommt jetzt und dann immer die Angst vor der Hyperinflation, die wir ja mal hatten Anfang des letzten Jahrhunderts und darauf wird ja immer verwiesen und wir müssen aufpassen und sonst kommt die Hyperinflation wieder und mit diesen Mythen, die dort aufgebaut werden, versucht er halt aufzuräumen. Gut, die meisten von uns wissen das, dass es Quatsch ist, dass eben eine leichte Inflation, die 2%, das Ziel der EZB, absolut sinnvoll ist, denn die größere Gefahr ist die Deflation als die Inflation. Und dementsprechend sind diese ganzen Angstbilder, die aufgebaut werden in den Medien, gerade die bekannten, die wir alle so ein bisschen sehr kritisch beobachten, wie Spiegel Online und so weiter und so fort, da wird dann halt mal auch mit Fakten belegt, dass das alles Schwachsinn ist, was die dort schreiben. Also das 2%. Also es wird klar widerlegt, dass die Finanzkrise nicht durch Inflation vorangetrieben worden ist. Kann man das so sehen? Also wir reden hier von der normalen Inflation, was dein Brötchen beim Bäcker kostet und dass du da nicht mit einer Schubkarre hinfahren musst. Ja, ja, das ist natürlich momentan ausgeblendet, nur es gibt natürlich auch in den Teilbereichen, da wo es ja um Konsumgüter geht, ja auch gerade nicht hier in Deutschland, ich denke, das wird dann zum Schluss kommen, ja auch hyperinflationäre Geschichten eben in anderen Ländern, zum Beispiel in Asien, ja, wo sich die Leute noch niemals ein Butter und Brötchen leisten können, weil sie zu wenig Geld haben, ja, und da muss man natürlich sagen, da müssten die ja mit Schubkarren antanzen und so weiter, um eben halt das eben zu kaufen, ja. Das gibt es durchaus. Aber okay, ich nehme es mal so zu gehen. Danke für die kurze Zusammenfassung. Ich werde mir dieses Buch mal vornehmen und vielleicht habe ich ja dann auch einen anderen Eindruck als jetzt nur die Überschrift. Da war noch gerade jemand anders, der was sagen wollte. Nee, weil du gerade gesagt hast, 2% Inflation ist total super. Da müssen wir mal ein Kaminzimmergespräch drüber machen. Ja, können wir gerne machen. Ja. Ich halte, wie gesagt, eine leichte Inflation, wie gesagt, im Bereich von 2% für völlig in Ordnung. Aber können wir gerne ein Kaminzimmerspräch machen. Lad dazu ein, Wischer, kein Problem. Ja, im Übrigen ich auch, Rudi, wenn es so bleiben würde, dass man die Inflation dementsprechend klar definieren könnte und meinetwegen auf 2% auf allen Bereichen dementsprechend festlegen würde, dann hätte ich auch kein Problem mit der Inflation, nämlich dann ist es ja ausrechenbar. Nur wie gesagt, die Hintertüren sind aber leider offen, ja, dass man dann eben sagt, okay, wir blenden erstmal alles aus, was Inflation in den Finanzprodukten und so weiter bewirkt hat, und zum Schluss heben wir dann die Preise dementsprechend so an, dass sie dann eben unbezahlbar ist. Und leider habe ich diese Befürchtung. Und dann wäre das sehr unschön. Ja, wenn die Teuerungsrate sich... Ja, wie im Übrigen ja auch dann eben in der Weimarer Republik. Ja, das hat ja auch so keiner gedacht, aber dann ist es ja auch so gekommen, ne, dass da wir dann eben da eine große Republik... Da möchte ich kurz an der Stelle möchte ich da mal einhaken, wenn du Weimarer Republik als Beispiel anführst. In den 6 Stunden, ich habe mir ein Video rumgeschickt, über eine 6-stündige Konferenz über die AG Geldordnung und über Wirtschaft, glaube ich, auch. Dort wird genau dieser Zeitraum beleuchtet und dass es sich hierbei um eine massive Inflation durch Privatbanken gehandelt hat und das auch in den einschlägigen Zitaten in Chalmers Schacht nachzulesen ist. Also da ist bei uns in der Public Opinion, in dem, was die meisten Leute glauben, absolute Fehlbildung angesagt. Das ist genau das Gegenteil von dem, was damals tatsächlich passiert ist, und das schreibt Schacht selber. Also ich empfehle diese 6 Stunden, teilweise zumindest. Ja, genau. Also es gibt auch, glaube ich, einen schönen Beitrag auf Nikolais Blog, wo er auch nochmal das Thema, oder er hat verlinkt zum super Beitrag von jemandem, ich habe den irgendwann mal gelesen, ich habe es leider vergessen, mir das abzuspeichern, wo auch nochmal das Thema zur Zeit Weimarer Republik und wie dann da eben diese Hyperinflation entstanden ist, und es ist einfach ein Mythos, und dass angeblich der Staat dort Fehler gemacht hat, daran liegt es nicht, aber ist egal. Also mir ging es einfach nur darum, ich finde die beiden Bücher sehr spannend, sehr interessant, sie sind sehr kurz, das ist immer gut, kann natürlich auch dazu führen, wenn sie kurz sind, dass viel ausgelassen wird, aber ich schaut es euch an, und wir können ja gerne irgendwann mal drüber diskutieren. Gut, dann gibt es hier noch einen Punkt, PET, Eigenkapitalquote von Banken. Von wem ist das? Von mir, das hatte ich nochmal reingeschrieben. Ist ein aktuell diskutiertes Thema. Gibt es ein Pad dazu von Wischer erstellt? Finde ich ganz interessant. Also bisher, also das meiste hat Wischer dazu selber beigetragen. Also würde mich prinzipiell mal interessieren, da ein bisschen da weiter dran zu arbeiten. Ich weiß nicht, ob es da schon eine Aussage im Wiki dazu gibt, die so endgültig ist. Der Link zu dem Pad wäre gut und Wischer wird sicherlich jetzt darauf antworten. Ich habe gerade überlegt, welches Pad das war. Das war wahrscheinlich das, was ich auf der Mailingliste bei der Finanzkrise geschrieben habe. Vermute ich jetzt mal. Weil ich weiß nämlich auch nicht, um welches Pad es geht. Ja, Bunky, kannst du da vielleicht das Pad einmal mit in unser jetziges Pad mit reinposten? Okay, ich kopiere das rüber, das Pad. Aber ihr seht es hier im Mumble-Chat, ja? Jo, war der Mailinglistenbeitrag. Den habe ich dazwischen geparkt. Okay, das war wahrscheinlich, als ich noch die Mailingliste noch nicht erhalten habe. Da gab es gestern eine... Bin ich jetzt zu laut? Nein, alles gut. Okay, da gab es gestern eine interessante Podiumsdiskussion der Bundestagsfraktion Bündnis 90 Die Grünen. Die hatten unter anderem Andrew Jane eingeladen, einen Bundesbanker, einen Gremiumsmitglied der britischen Bank und wie immer hat das der Gerhard Schick moderiert. Und da ist der Andrew Jane so ein bisschen ins Kreuzfeuer gekommen. Das war ganz interessant, weil er dann doch in eine Situation kam, wo er sich sehr wehren musste und weil ja wohl ziemlich klar ist, dass diese geringe Eigenkapitalausstattung der Deutschen Bank gerade eben in den Höchstjahren der Krise ein ganz wesentlicher Faktor war, der das gesamte System drohte zu sprengen. Und auch die Rettung der, das ist ja bekannt, dass die Rettung von Lehman, dass dadurch auch die Deutsche Bank ganz wesentlich profitiert hat. Und die Frage, vielleicht ist das ein bisschen, also ich denke, das ist eine Sache, wo man Stellung beziehen sollte. Was ist eine gute Eigenkapitalausstattung für eine Bank? Wie weit soll da reguliert werden? Wie soll da reguliert werden? Was angesprochen worden ist, ist, dass dieses Basel III-Vertrag oder Regulatorium ein 600-Seiten-Ziegel ist, wo man sich fragt, ob dort nicht viele Seiten vielleicht für Ausnahmen und besondere Schlupflöcher und besondere Regeln und benutzt worden sind. Und ob es nicht vielleicht leichter wäre, überhaupt, die Frage ist, ist es überhaupt umsetzbar, wenn man eine Million Regeln hat, wer soll denn diese Regeln überprüfen, sowohl in der Bank und noch viel weniger in der Aufsichtsbehörde gibt es ja dafür, also wäre ja enormer Personalaufwand notwendig. Also war so ein bisschen der Tenor vielleicht zu sagen, naja, kann man nicht einfach eine einfache Eigenkapitalquote-Regelung da finden? Wortmeldung dazu? Ja, sowas hast du jetzt vorgeschlagen, das kann man, aber nicht in dem derzeitigen Geld- und Bankensystem. Wenn man das verändert und anders strukturiert, dann kann man auch die Eigenkapitalregeln ändern. Meine persönliche Meinung. Okay, aber dahingehend stellt sich noch die Frage, welcher von den benannten Personen bzw. Institutionen hat dann Interesse dran? Hinblick Änderung. Das kommt auf die Änderung an. Also ja, das kenne ich dir klar. Also es gab da einen interessanten Vorwurf, den hat Herr Gerhard Schick vorgebracht gegenüber dem Bundesbanker, wo er ihm so ein bisschen vorgeworfen hat, dass er in diesen Basel III-Verhandlungen gegen höhere Eigenkapitalquoten argumentiert oder verhandelt hat und das eigentlich gegen das prinzipiell grundsätzlich gegen das Interesse des Steuerzahlers ist, weil der Steuerzahler dann ja für die Risiken aufkommen muss, die Bank nicht mit Eigenkapital, für die Bank nicht mit Eigenkapital haften kann. Und hat sozusagen ihm das eigentlich ziemlich klar gesagt, oder sag ich mal ziemlich klar mit der Frage an die Wand gestellt, wieso war ihre Verhandlungsposition eigentlich gegen den Steuerzahler? Ja, billige Polemik. Also ja gut, Polemik hin oder her, natürlich gibt es Gründe, also was die Liquidität und so angeht und das wäre, denke ich mal, interessant zu diskutieren. Also ich habe es nur als Unterpunkt jetzt, also falls jemand Interesse hätte, das ein bisschen auszuarbeiten, sich dort in einer kleineren Gruppe mal auszutauschen für Sachen, daran wäre ich durchaus interessiert. Jo, können wir auch gleich von mir aus im Anschluss mal machen. Vielleicht können wir hier so ein paar Streitpunkte auch gleich noch klären. Ich habe schon gesehen, was du geschrieben hast. Ich würde mich an der Stelle ausklinken, wenn keiner mehr was von mir will, aber ich lasse erst noch Rudi die Sitzung beenden. Das ist aber nett von dir. Also ganz kurz eine Anmerkung zu dem, was du gesagt hast, Bungi, vorhin, zu dem Thema, das ist eben Basel III, 600 Seiten und so viele Ausnahmen und so. Wir hatten gestern in der Projektgruppe Finanzkrise, glaube ich, auch mal so nebenbei das Thema. Und da habe ich dann auch meine Meinung dazu geäußert. Das heißt, je größer so ein Werk ist, umso leichter ist es natürlich, Schlupflöcher einzubauen. Und wenn ich mir überlege, dass die Großbanken Basel III eigentlich gar nicht großartig kritisieren, befürchte ich einfach mal, dass sie schon wissen, wo sie dann ihre Schlupflöcher finden. Also das ist so jetzt meine private, persönliche Meinung dazu. Aber ich fand die Idee gerade eben ganz gut, dass man das vielleicht nach der Sitzung einfach mal in der freien Rede so diskutieren könnte. Und würde eigentlich am liebsten vorschlagen, die Sitzung zu beenden, wenn es keine Gegenrede dazu gibt. Ich hätte noch die Frage, ob es zu dieser Podiumsdiskussion eine Aufzeichnung gibt. Also ich habe es gestern im Stream gesehen, deswegen kann ich das noch nicht beantworten. Ich stelle es einfach, wenn ich es finde, stelle ich es mit in das Pad. Das wird ja erst nächste Woche dann geschlossen, ja, richtig? Ja, ich werde wahrscheinlich morgen oder übermorgen das Protokoll schreiben. Aber du kennst ja meine Mailadresse über die Mailingliste, du kannst mir natürlich dann sofort oder vielleicht sogar allen diese Diskussion zur Verfügung stellen und dann kann ich das noch mit einbauen, dann nachträglich. Okay. Also das ist sowieso ein Tipp, wenn man solche Links findet, irgendwelche Videos oder so, nicht zaudern, das einfach über unsere AG Geldordnung Mailingliste rauszujagen, muss man noch nicht mal groß kommentieren. Heute lief, glaube ich, auch wieder was drüber, irgendein Film auf Sat.1 oder so, kann ich mich dran erinnern, kam, glaube ich, von Piratos oder so. Das sind natürlich tolle Geschichten, da freuen sich die meisten drüber. Muss man sich nicht scheuen, einfach mal relativ kommentarlos, man kann dann einen kurzen Satz dazu schreiben. Aber solche Links sind für alle interessant und die kann ich dann natürlich nachträglich ins Protokoll mit einbauen. Gut, dann würde ich sagen, 22.13 Uhr, ich schließe offiziell die Sitzung, beende gleich die Aufnahme und dann kann natürlich noch alles, was so anschließend noch diskutiert werden will, dann in der freien Rede diskutiert werden. Ich danke für, allen für die gute Zusammenarbeit bei der Sitzung, das hat super funktioniert, fand ich, und war auch nicht zu ausschweifend, nicht zu lang, und wenn wir weiter so machen, dann bin ich ganz zuversichtlich. Dankeschön. Danke auch. So. Danke. Intro- und Outro-Musik von Matthias Westlund. East Meets West. Veröffentlicht unter Creative Commons Lizenz. Nicht kommerzielle Nutzung und Remix erlaubt. Krähennest bei Twitter @krähennest mit AE.